Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Jetzt habe ich den Pupe hier eingefangen und ich wollte vom Pupe eigentlich nur hören, wie dein Eindruck bisher vom Bundesparteitag ist. Ja, super. Also, übrigens, ich habe ein ganz tolles Gerät, man muss da gar nicht so reinsprechen. Du kannst auch nicht stehen bleiben. Ich schneide das dann raus. Ne? Ich verbeuge mich vor der Basis, die zuhört. Also wie finde ich den Parteitag? Man merkt, man wird alt, man nimmt nur noch einen Laptop mit. Bis auf, dass wir kein Netz haben. Was uns dazu bringt, dass wir sehr viel dem Programm folgen können und da kann man ja was Positives sagen. Ja, mit dem Netz ist das Parteitag schade, ist Klassentreffen und darum, ich freue mich hier, die ganzen Kinder aus den Landesverbänden und den Flo, der da gerade ankommt. Chaka! Ne, zum Beispiel, hier ist der Sirus-Stiller vorbeigekommen. Aber nichts, ne? Ja. Okay. Aber weißt du, wenn Sirus-Stiller sogar bei Alternativlos Folge über Cyberkrieg von FX erwähnt wird, dann ist das einer der großen Persönlichkeiten unserer Partei. Und ja, einer der großen Persönlichkeiten, mit denen man auch beim Chaos Computer Camp auch mal zusammen auf einer Couch sitzen kann. Darf man dann Piratenprominenz sagen, ja? Die Prominenz. Also eigentlich bin ich die Porno-Eminenz. Also Porno-Eminenz. Du jetzt? Ich bin ja bekennender Porn-Konsument. Ich muss das jetzt an der Stelle mal sagen. Ich freue mich auch immer, dass wir seriöse Podcasts miteinander machen. Das ist nicht immer so viel Geschwafel, sondern bei uns kommt wirklich, da kommt Gehalt dabei rum. Ja. Da können die Menschen und die Hörer etwas mit anfangen. Das ein höheres Gehalt. Kommt ein höheres Gehalt dabei raus. Alles andere ist mir scheißegal. Wann wird mein BGE endlich erhöht? Also ja. ich muss ja hier schon bei Konzernen arbeiten, nur weil hier mein BGE noch nicht da ist. Also da beschwere ich mich auch mal. Ja. Also dass ich hier arbeiten muss wie ein Dreck. Wir sehen uns später, ne? Ja, wo sehen wir uns denn? Weiß ich nicht. Okay. Nach Sauna. Ja, aber das ist auch für die Aufzeichnung wichtig. Also Sauna, ich habe Jenny. Bei der sitze ich ja. Ah, super, dann komme ich gleich mal zu euch. Wäre das auch geklärt. Jetzt mal im Ernst. Du bist zufrieden mit der Halle? Also, Ökosystem, technische Infrastruktur, super. Also, bis auf das kein Netz, super. Also ich finde, man kann von allen Plätzen sehr gut sehen. Es sind die Leinwände gut aufgebaut. Die Versammlungsleitung, wir haben jetzt ja gerade mal so 20% des Parteitags hinter uns, ist eigentlich auch sehr gut strukturiert, sehr langsam. Also nicht jetzt so aufbrausend, wie wir das schon mal bei anderen Parteitagen haben. Also ich sag mal so. Wir haben alle Voraussetzungen, dass wir einen guten Parteitag jetzt hier hinbekommen. Und jetzt müssen wir einfach auch mal Gummi geben und das auch tun. Also meinst du, wir werden am Ende riesen Erfolg haben und ein tolles Wahlprogramm? Wir werden auf jeden Fall ein geiles Wahlprogramm haben. Und wie ich aber vorhin sagte, jetzt mit dem Wirtschaftsding, das ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe mal, dass da was durchkommt. Also womit ich halt nicht leben könnte. Leben werde ich eh nicht weiter, also bringe ich heute nicht um. Aber wenn wir jetzt hier irgendwie so eine Situation haben, wie wir sitzen hier heute Abend an der Bar und wir stellen fest, oh scheiße, wir haben bei Wirtschaft immer noch nichts. Also nichts im Sinne von eben nichts, was wir irgendwo auch mal zeigen können, was wir irgendwo präsentieren können. Darum, das fand ich gerade einen guten Spruch von dem Antrag 91, der wurde ja vorgestellt aus Bayern und er sagte ja auch, ihr habt mich auf die Liste gesetzt, um in den Bundestag zu gehen, gebt mir das Programm, was ich dort für euch vertreten kann. Und und da muss natürlich was da sein, weil sonst kann jeder, der den ihr auf Listen setzt, dort irgendwie gar nichts bringen. Also der Aufruf an alle, die hier sind, ihr müsst nur euren Fluxkompensator anmachen, zurück in die Zeit reisen und hier nochmal anders stimmen, wenn ihr das jetzt hört und wir es nicht geschafft haben, das Parteiprogramm für Wirtschaft zu entfernen. Ich veröffentliche das gleich. Ach so, im Ernst? Ja. Cool. Alles klar, das passt live. Danke, Pupe. Tschüss. Tschö. So, und jetzt habe ich die Ehre, zusammen mit Jan Leutert hier zu stehen. Und du bist derjenige, der schuld ist, wenn wir hinter kein Wahlprogramm haben, ne? Ich bin derjenige, der schuld ist, wenn diese Versammlung grandios in die Hose geht und ich in 20 Minuten sage, ich schließe die Versammlung. Okay, jetzt mal Scherz beiseite. Wie bist du bisher so, was ist dein Fazit nach wie viele Stunden jetzt? 10 Uhr bis 14 Uhr, also 6 Stunden? Nach 6 Stunden, ganz ehrlich, ich habe... 6 Stunden? 4 Stunden 20. Ja, mit der Mathematik haben wir es beide, glaube ich. Ja. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, in welchem Zustand sich die Versammlung befindet. Ich habe momentan nur Versammlungs-Orga-Kram im Hintergrund. Leute, die irgendwo Probleme haben, irgendwelche Ablaufsprobleme, irgendwelche Koordinationsprobleme mit den Teams und sowas zu regeln. Ich weiß ganz ehrlich nicht mal, bei welchem Antrag wir sind. Ich weiß, wir hatten vorhin einen schwierigen Antrag, da habe ich dann mal gesagt, okay, dann machen wir jetzt mal Schluss hier, unterbrechen wir mal und klärt das in Ruhe. Aber welchem Antrag wir jetzt genau sind, weiß ich gar nicht. Das heißt also, ja, das hat ja immer, was meinst du, wann diese Piratendynamik einsetzt mit? Wir haben ja keine Zeit, wir müssen jetzt das fertig kriegen. Kaffeesatzleserei, aber. Also wir sind noch, also heute Morgen waren wir relativ laut. Ich glaube, so langsam disziplinieren wir uns und so langsam wird's. Aber ich denke mal, heute Nachmittag machen wir noch mal ein bisschen was vorwärts. Und ich kann es nur hoffen, dass wir das noch machen. Ja gut, dann freue ich mich drauf, wenn wir heute Abend im Mula-Dreieck vielleicht ein Bier zusammen trinken können und sagen können, war ein toller Tag. Klar. Alles klar. Ansonsten, hinter der Halle steht mein Mula-Mobil. Ach so, das ist ja praktisch. Ja, okay. Auch mit kühlem Bier drin? Ja. Ah, okay. Also sollte ich an dem Wohnmobil vorbeikommen, klopfe ich mal an. Alles klar, Jan, danke. Gut, bitte. Genau, sag mir doch mal, wer du bist. Ich bin Christian Wegner. Und was treibst du in der Piratenpartei? Vieles. Du siehst so etabliert aus, so mit Sakko und Hemd. So laufe ich meistens rum. Und was treibst du meistens von den vielen Dingen? Ich habe dich jetzt ja gerade nur kennengelernt als den Terminverwalter von Sebastian Nerz. Ja, das mache ich auch im Moment heute zumindest. Mhm. Ansonsten Bundespresse, war mal Kreisvorsitzender im Kreisverband Frankfurt, war Gründer des Kreisverbandes, also Gründungsbeauftragter. Mache momentan im Landesverband Hessen verschiedene Kleinigkeiten, versuche den Kreisverband ein bisschen auf die Beine zu bringen, mache jetzt demnächst die Servicegruppenkoordination in der Bundespresse. Das, was so die Piraten so treiben. Und heute unterstütze Sebastian, damit Leute wie ich ihm nicht plötzlich auf die Pelle rücken, um irgendwelche Interviews zu kriegen. Genau das. Nee. Es gelingt dir gut. Ja, siehst du mal. Was hast du für einen Eindruck bisher vom Parteitag? Leider zu wenig Eindrücke bisher vom Parteitag, weil ich es kaum mitbekomme vor lauter... Wir haben jetzt 2 Uhr, genau. Da haben wir einen Termin mit Sebastian, der jetzt sich ja jetzt dann doch noch ein bisschen nach hinten verschiebt wegen irgendwelcher Fotos. Und ich habe nur festgestellt, dass der Antrag von Sebastian ist durchgekommen. Da werde ich ja gleich kurz mit ihm drüber sprechen. Ja. Ja, und ein Antrag von Swanhild. Und das war es dann bisher. Das ist traurig zurzeit, aber ich glaube, die Anträge, die momentan besprochen werden müssen, sind wichtige Anträge. Mhm. Und das sollte lieber in Ruhe ausdiskutiert werden. Aber mir wäre es natürlich auch lieber, wenn wir ein bisschen mehr durchkriegen. Also wenn dann zum Abend hin schon mal 30 Anträge durch wären, dann wäre ich schon eine Runde entspannter. Das wäre ich auch. Aber nicht mal das sehe ich momentan. Üblicherweise ist das ja eigentlich so, dass irgendwann alle Piraten merken, dass es dann mal Zeit wird. Und dann geht es auf einmal ganz schnell. Ne? Ja, aber eigentlich erst Sonntagmittags. Ja, ich hoffe, dass dieser Effekt hier heute mal ein bisschen früher eintritt. Sorgt leider aber auch häufig dafür, dass dann teilweise sehr wirre Anträge beschlossen werden. Ja, auch vielleicht manchmal widersprüchliche. Oder soll auch, mal passiert sein. Ja. Oder auch kontroverse Anträge ohne große Diskussion auf einmal angenommen werden, weil alle glücklich sind, dass überhaupt mal was abstimmen wird. Okay, ich danke für den Eindruck zwischendurch. Gerne. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.